Lieder von Frieden und Freud, wie sie gesungen in seliger Nacht, wie sie gesungen in seliger Nacht, locken mit heiligem Klang, klinget die Erde entlang. Rufen die Glocken erklingen, schnell sie das Christkindlein hört, tut sich vom Engel dann schwingen, eilet hernieder zur Erd, segnet den Vater, die Mutter, das Kind, segnet den Vater, die Mutter, das Kind, Glocken mit heiligem Klang, klinge die Erde entlang, klinge mit lieblichem Schall. Sich erfreuen doch alle, seliger Weihnachtszeit. Alle aufjauchzen mit frohem Gesang, alle aufjauchzen